Diese Forderung nach Assimilierungsdruck entspringt unter anderem der antisemitischen Gedankenwelt, die im 19. Jahrhundert von den in Deutschland lebenden Juden forderte, das Judentum aufzugeben und sich zu assimilieren. Die Forderung nach Assimilierung ist ein Angriff auf die Freiheit des Menschen. Krah und Sellner reden ganz offen über den Zwang, den sie ausüben wollen, damit Menschen, die nicht in ihr ethnokulturelles Kollektiv passen, das Land verlassen. Dass sich hinter solchen Begriffen der identitären Bewegung ein rassistisches Weltbild verbirgt, ist von den Verfassungsämtern der Länder und des Bundes und durch Gerichtsentscheidungen bestätigt worden. Krah macht aus seinem Rassismus auch keinen Hehl. Wer ethnische Afrikaner und Afghanen in die Regierung nimmt, macht die Regierung auch kulturell afrikanischer und afghanischer. So zitiert die Zeit Krah am 9. Februar 2024. Krah hatte so den Antritt von Aminata Touré als erste schwarze Ministerin in Schleswig-Holstein auf X kommentiert, dem früheren Twitter. Dominik Lenze beschrieb in der Zeit in einem Artikel mit dem Titel »Mit dem Umfragehoch fallen die Tabus« die Diskussion, die nach dem Post von Krah entstand. Ein AfD-Mitglied hatte Krah widersprochen. Der AfD-Europaabgeordnete antwortete, »Lösen Sie sich von der inneren Angst, die Wahrheit auszusprechen. Natürlich ist Korruption korreliert mit Kultur und Kultur mit Ethnie.« Den Tweet hat Krah Ende Januar gelöscht. Die ethnische Wahl, der Kampfbegriff gegen die Demokratie. Ein wichtiger Kampfbegriff im völkischen Weltbild von Sellner ist die ethnische Wahl. Wie vorhin bereits gehört, sprach er darüber auch bei seinem Vortrag im November im Landhaus Adlon unweit von Potsdam. Da er diesen Teil danach auch noch veröffentlicht hat, ermöglicht das eine genaue Betrachtung. Sellner trennt die Staatsbürger in Fremde und Autochtone, wirft Staatsbürgern mit migrantischem Hintergrund pauschal vor, die Freiheit der ursprünglichen Staatsbürger zu bedrohen und spricht ihnen ab, aus individuellen Gründen zu wählen. Ein Frontalangriff auf deren Rechte und deren Individualität. Am Anfang seines Vortrages warnt Sellner vor angeblicher Überfremdung. Zitat: Unser Problem heißt Bevölkerungsaustausch. Bevölkerungsaustausch ist das bekannteste, offensichtlichste Geheimnis, das klarste Tabu und zugleich aber auch der dunkle Schatten, der über der gesamten Politik weht und schwebt. Gegen diese Überfremdung stehe, so Sellner, die einheimische Bevölkerung in einem Abwehrkampf. Das zähe Ringen, das verzweifelte Aufbegehren der Einheimischen, die im eigenen Land zur Minderheit gemacht werden. Zitat Ende. Der Begriff des Bevölkerungsaustauschs ist ein wichtiger Kampfbegriff der identitären Bewegung. Er unterstellt, dass über eine gesteuerte Zuwanderung die ethnokulturelle Identität in einem Gebiet gestört werden soll.